Forum der Wissenschaft. Im vergangenen Jahr traf sich in Bremen die Max-Planck-Gesellschaft zu ihrer 48. ordentlichen Hauptversammlung und bescherte der Hansestadt einen gleichermaßen wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Höhepunkt. Nobelpreisträger und wissenschaftliche Koryphäen aus allen Disziplinen gaben sich zwischen Universität und Rathaus ein Stelldichein. Zum Auftakt sprach der Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Professor Dr. Rüdiger Wolfrum. Sein Thema: globale Ressourcen gemeinsam verwalten, neue Entwicklungen im Umweltvölkerrecht. Im Forum der Wissenschaft dokumentieren wir im Folgenden diesen Vortrag. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen im Wortlaut sowie als Audiofile abrufen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Folgen Sie mir einige Sekunden an Bord der Ghost im Roman Seewolf von Jack London und beobachten Sie im nebligen Nordpazifik das Schlagen, so heißt der technische Ausdruck, der Robben. Dies war eine Zerstörung globaler Ressourcen. Biologen bräuchte ich das nicht zu erklären und ich will es mir hier sparen. Der einseitig unternommene Versuch der USA, diese Robben zu schützen und für die Staatengemeinschaft zu erhalten, wurde in einem Schiedsspruch des Königs von Schweden zurückgewiesen. Ich spreche hier über einen Schiedsspruch zum Ende des vorigen Jahrhunderts. In diesem Schiedsspruch heißt es nahezu wörtlich: Kein Staat kann für sich in Anspruch nehmen, im allgemeinen Interesse für andere Staaten aufzutreten und diesen Vorschriften zu machen. Damit ist das Dilemma der globalen Ressourcen geradezu klassisch umschrieben. Die Verwaltung von Ressourcen, die nicht in der ausschließlichen Verfügungsgewalt eines Staates oder einer Person stehen, hat Juristen und Nationalökonomen, ich spreche hier Adam Smith an, immer wieder beschäftigt. Globale Ressourcen sind nach einer, üblich unter Juristen übrigens umstrittenen Definition, unter anderem die Hohe See, das Weltklima, die Ozonschicht, die Antarktis, die Arktis, aber auch die biologische Vielfalt. Die besonders eindrucksvoll in den tropischen Regenwäldern vorzufinden ist, aber nicht nur dort. Um eine adäquate gemeinsame Verwaltung globaler Ressourcen zu erreichen, sind vom Völkerrecht drei Problembereiche zu bewältigen. Zu klären ist zunächst bzw. festzustellen, wer bestimmt, dass eine Ressource überhaupt globaler Natur ist. Sie haben von dieser Aufzählung gesehen, diese Ressourcen sind durchaus unterschiedlich. In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage, bei wem die Kompetenz liegt, Regelungen zu der Verwaltung eben dieser Ressourcen zu erlassen. Und, noch wichtiger, für wen diese Regelungen dann Geltung beanspruchen. Das dritte und vielleicht entscheidende Problem liegt darin, wie diese Regelungen durchgesetzt werden. Lassen Sie mich diese drei abstrakten Fragen ganz kurz etwas näher illustrieren. Die Tatsache, dass es sich bei den genannten Ressourcen um solche globale Natur handelt, wird in der völkerrechtlichen Praxis für die genannten Ressourcen weitgehend nicht mehr in Frage gestellt. Bis vor kurzem war das alleinige Kriterium für die Qualifikation einer Ressource als global, dass sie nicht auf dem Hoheitsgebiet eines Staates belegen war. Ist es aber wirklich sachgerecht, dass beispielsweise der Schutz der biologischen Vielfalt und der in vergangenen Generationen geschaffenen Zeugnisse der Kultur allein bei einzelnen Staaten liegt? Eine vergleichbare Frage stellt sich auch im nationalen Recht. Kann der Eigentümer von Kunstschätzen oder von für die Gemeinschaft wesentlichen Gütern mit diesen umgehen, wie er will? Die Antwort für das nationale Recht ergibt sich für Deutschland aus dem Denkmalschutzrecht oder dem Naturschutzrecht oder die ihrerseits verfassungsrechtlich verankerte Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Eine vergleichbare Gemeinschaftspflichtigkeit der Staaten beginnt sich erst zu entwickeln. Übrigens ist sie auch nicht in anderen Verfassungen in gleicher Weise angelegt wie in der deutschen. Besonderen Ausdruck findet die Entwicklung einer derartigen Gemeinschaftspflichtigkeit im Völkerrecht in der neuesten Zeit in der internationalen Umweltrecht. So spricht die Konvention über die biologische Vielfalt, die Sie, Herr Weinert, ja bereits kurz erwähnt haben, von dem, und ich zitiere aus der Konvention, dem Eigenwert der biologischen Vielfalt sowie von ihrer Bedeutung für die Evolution und für die Bewahrung der lebensalten Systeme der Biosphäre. Diese beiden Feststellungen gipfeln dann in der Aussage, und damit unterstreiche ich, was ich eben angedeutet habe, dass, ich zitiere, die Erhaltung der biologischen Vielfalt ein gemeinsames Anliegen der Menschheit ist. Ende des Zitats. Entscheidend für die Qualifikation einer Ressource als global ist also nicht mehr allein, ob sie in einem Gebiet liegt, das nicht dem Gebiet eines Staates territorial zugeordnet ist, sondern welche Bedeutung diese Ressource für die Staatengemeinschaft selbst hat. Hierin liegt letztlich eine Wertentscheidung, und damit stellt sich zwangsläufig die eingangs angesprochene Frage nach dem Träger dieser Entscheidung. Juristisch beginnen damit die Probleme. Von einer gemeinsamen Verwaltung globaler Ressourcen kann man dann sprechen, theoretisch zumindest, wenn die Staatengemeinschaft das Recht hat, für ihre Nutzung Regelungen zu erlassen und diese dann auch durchzusetzen. Die Monopolisierung der Rechtsetzungs- und Durchsetzungskompetenzen bei der Staatengemeinschaft wirft allerdings Probleme auf. Völkervertragsrecht gilt im Grundsatz nach nur für Staaten, die sich diesem Recht unterworfen oder bei seiner Schaffung mitgewirkt haben. Die Internationale Walfangkommission beispielsweise kann zwar Regeln über den Fang von Walen erlassen und vor allem den Fang einzelner Walarten und die Jagd in bestimmten Gebieten unterbinden. So ist, wie Sie vielleicht aus der Presse gehört haben, der Fang von Grönlandwalen und Blauwalen völlig verboten, von Grönlandwalen mit einer Ausnahme für die Indigenen. Und die Kommission hat versucht, ein weitreichendes Walfangschutzgebiet in der Antarktis zu errichten. Aber es besteht nach dem dafür geltenden Recht die Möglichkeit, sich aus der Verbindlichkeit derartiger Vorschriften herauszuschleichen. Und diejenigen Staaten, die der Walfangkonvention nicht angehört, sind überhaupt nicht gebunden. Insofern besteht die Möglichkeit, durch Ausflaggen diese Verbote zu unterlaufen. Die größte Zahl der Walfänge findet über isländische Schiffe statt. Island gehört der Walfangkonvention gar nicht an, sind in Wirklichkeit japanische Schiffe. Es hat aber auch schon liechtensteinische Schiffe gegeben und dass Liechtenstein nicht Mitglied der Walfangkonvention ist, können Sie sich sicher vorstellen. Die Beantwortung der Frage, wie zumindest de facto Staaten gebunden werden können, die derartigen im Staatengemeinschaftsinteresse liegenden Beschlüssen nicht zugestimmt, beziehungsweise an den entsprechenden Beratungen nicht teilgenommen haben, ist eine zentrale Aufgabe der Staatenpraxis und übrigens auch des Max-Planck-Institutes, die sich mit dieser Staatenpraxis beschäftigt. In der Praxis außerordentlich problematisch ist die Durchsetzung internationaler Regelungen zum Schutze der globalen Ressourcen außerhalb staatlicher Hoheitsgewalt. So kann zwar, und Sie, Herr Bürgermeister, haben das sicher auch schon wahrgenommen, Deutschland, treten durch bremische Organe, gegen Schiffe vorgehen, die im Nordseebereich Öl ablassen, sei es im deutschen Küstenmeer oder in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone. Ebenso können die deutschen Behörden, und auch das haben Sie sicher wahrgenommen, einschreiten, wenn andere Staaten sie um ein Einschreiten erbitten, wegen eines Verstoßes, sagen wir einmal, in der US-amerikanischen Küstenmeer oder der dortigen Wirtschaftszone. Nicht gesichert sind aber derartige Mechanismen, wenn derartige Verstöße auf hoher See stattgefunden haben. Als 1995 ein kanadisches Inspektionsschiff den spanischen Fischtrawler Estai 245 Seemeilen vor der Küste Neufundlands, also außerhalb der kanadischen ausschließlichen Wirtschaftszone, aufbrachte und untersuchte, verletzte Kanada eindeutig geltendes Seevölkerrecht. Das gilt völlig unabhängig davon, dass der spanische Fischer die Fangquoten für schwarzen Heilbutt deutlich überschritten und unzulässig engmaschige Netze verwendet hatte, ein eindeutiger Raubbau an der globalen Ressource. Ganz ähnlich wie der Fall, den ich eingangs schilderte. Abgesehen davon hatte er davon profitiert, dass Kanada seinerzeit starke Fischfangbeschränkungen in dieser Gegend erlassen hatte und sofort profitierte er von den Schutzmaßnahmen der Kanadier, die kanadischen Fischer aus diesem Gebiet verjagte. Das internationale Umweltrecht hat erste Mechanismen zur Lösung auch dieses Problembereichs entwickelt. Lassen Sie mich jetzt systematisch auf die drei eingangs beschriebenen und hier kurz illustrierten Fragen eingehen. Die Identifikation globaler Ressourcen als solcher, die Regelungskompetenz und die Durchsetzungskompetenz. Dabei soll dargestellt werden, welche Lösungsansätze das Völkerrecht entwickelt hat, wie sie das geltende Völkerrecht verändern und welche Defizite immer noch bleiben. Bei der Würdigung des sich stark im Umbruch befindlichen Völkerrechts und vor allem des Umweltvölkerrechts muss aber doch ein kurzer Blick auf die Grundstrukturen des Völkerrechts geworfen werden. Das Völkerrecht sieht grundsätzlich keine Institutionen vor, die Rechtsnormen unabhängig von Staaten und durchsetzen und diese mit Wirkung für andere entwickeln. Anders als im staatlichen Bereich fallen vielmehr Normunterworfene und Normgebende zusammen. Beides sind die Staaten. Ebenso fehlt dem Völkerrecht eine allgemeine Durchsetzungsinstanz. Völkerrecht wird, abgesehen von Teilbereichen, für die es Durchsetzungsmechanismen gibt, ich denke hier an den Sicherheitsrat, dezentral durchgesetzt, das heißt wieder über die Staaten. Grund für diese, und gelegentlich wird sie noch als archaisch bezeichnet, Struktur des Völkerrechts ist das Prinzip der staatlichen Souveränität. Es geht von der Prämisse aus, dass Staaten als unabhängige und formal gleiche Einheiten grundsätzlich keiner Verpflichtung unterworfen sind oder unterworfen werden können, die sie nicht selbst zugestimmt haben. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich allerdings Folgendes betonen. Es wäre falsch zu argumentieren, Staaten seien nicht an das Völkerrecht gebunden. Das ist nicht so, sie sind es. Richtig ist allerdings, dass sie nur an das Völkerrecht gebunden sind, dem sie zugestimmt haben oder dem sie sich unterworfen haben. Auf die Ausnahmen werde ich gleich eingehen. Grundsätzlich ist aber auch festzustellen, dass dieses Prinzip der einzelstaatlichen Souveränität derzeit stark erodiert wird. Dies hat verschiedene Gründe. Die zunehmende wirtschaftliche Integration, die Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes und die Verfestigung des internationalen Umweltrechts, um nur einzelne Beispiele zu nennen. Ich will das an einem Beispiel aus dem deutschen Recht näher erläutern, wie weit das Völkerrecht inzwischen schon in unsere nationalen Rechtsordnung eingreift, auch wenn wir dessen uns nicht immer so bewusst sind. Der fünfte Abschnitt des deutschen Naturschutzgesetzes ist praktisch kein deutsches Recht mehr, sondern wird völlig vom internationalen Recht bestimmt. Es handelt sich hierbei um den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten und das entsprechende Abkommen ist das Washingtoner Artenschutzabkommen von 1973. Auch wenn hier internationales Recht in der Gewand nationalen Rechts gilt, gehört doch dieses Gebiet an sich traditionell zu den ältesten Naturschutzrechtsgebieten, die wir kennen. Hier erfolgt eine völlige Übernahme durch das Völkerrecht. Das geht so weit, dass wir jetzt schon starke völkerrechtliche Einflüsse auch im Strafrecht einer klassischen nationalen Domäne haben. Auch das nationale Umweltstrafrecht folgt heute sehr stark den internationalen Vorgaben und der Bundesgerichtshof hat in einem Beschluss von 1996 ausdrücklich festgestellt, dass die ständige Nachbesserung des nationalen Umweltstrafrechts durch das internationale Recht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar ist. In Wirklichkeit wendet hier der Richter nicht mehr nationales, sondern sich stetig fortentwickelndes Völkerrecht an. Dies geht ein bisschen an dem Bewusstsein der meisten vorbei. Die Identifikation von globalen Ressourcen, damit komme ich schließlich zum ersten Punkt, erfolgt in der Praxis durch Staaten und in der Regel durch internationale Verträge. Dies rechtfertigt sich aus der Natur dieser Ressourcen als global. Denn die Entscheidung darüber, dass eine Ressource global ist, kann schließlich nur von Staaten oder besser der Staatengemeinschaft und nur in den Formen erfolgen, die dieser zur Verfügung stehen, nämlich einem völkerrechtlichen Vertrag. Allerdings will ich jetzt hier nicht sagen, dass dazu die Zustimmung aller Staaten notwendig ist. Notwendig, aber auch ausreichend, ist die Zustimmung einer Mehrheit von Staaten, einer Mehrheit aus der an sich pluralistischen Staatengemeinschaft. Wenn ich aber Mehrheit sage, meine ich nicht nur die numerische Mehrheit, sondern ich meine eine qualifizierte Mehrheit nach Gruppen und Regionen. Ausgeschlossen ist beispielsweise, dass die Staaten der nördlichen Hemisphäre die tropischen Regenwälder zum internationalen Schutzgut erklären und Maßnahmen zu diesem Schutz ergreifen, die nicht mit den Staaten der Tropen abgestimmt sind. Ebenso unzulässig ist es, es hatte einmal so einen Antrag gegeben, dass die tropischen Staaten die Heringsbestände der Nordsee zum gemeinsamen Schutzgut erklären. Sie haben es nur getan, um zu reagieren auf Maßnahmen in Bezug auf die tropischen Regenwälder. Die Praxis beweist, dass der Versuch einzelner Staaten, aber auch Gruppen, nationaler Gruppen, und ich spreche hier insbesondere NGOs an, anderen Staaten ihre Umweltschutzkonzeption aufzuzwingen, zum Scheitern verurteilt ist. Das gilt aber auch zum Scheitern verurteilt sein muss. Dieser Versuch wird übrigens von den Entwicklungsländern, und ich finde nicht zu Unrecht, als Ökoimperialismus gebrandmarkt. Typische Beispiele für Verträge, in denen die Globalität einer Ressource festgestellt wurde, sind unter anderem das UN-Seerechtsübereinkommen von 1982, die Konvention über den Schutz der biologischen Vielfalt, die Konvention zum Schutz der marinen Umwelt des Nordostatlantiks, die auch für diese Region gilt, die Rahmenkonvention über Klimaveränderung, alle drei Konventionen von 1992, sowie die Konvention von 1995 über grenzüberschreitende und weitschwimmende Fischarten. In den genannten Übereinkommen werden als Ziele, die ein internationales Tätigwerden rechtfertigen, genannt, der Schutz der Menschheitsinteresse bzw. zukünftiger Generationen, der Schutz bestimmter Ökosysteme und die Evolution. In einem Fall, in dem letztgenannten Übereinkommen, wird das Übereinkommen sogar als ein Beitrag zur Friedenssicherung qualifiziert. Wenn Sie sich den kanadisch-spanischen Fischereifall vorstellen, liegt das durchaus nahe, von einer solchen Qualifikation zu sprechen. Übereinstimmend betonen die genannten Übereinkommen, dass eine globale Aktion zur Erreichung der Schutzziele notwendig sei. Dieser Gesichtspunkt kommt auch in den Verpflichtungen zum Ausdruck, die die Vertragsstaaten in diesen Konventionen übernommen haben. So verpflichtet das Protokoll von Montreal zum Schutze der Ozonschicht und die Rahmenkonvention zur Klimaveränderung die Vertragsstaaten einzeln, die Emissionen von Treibhausgasen bzw. die Ozonschicht schädigenden Fluorkohlenwasserstoffen bzw. Halogenen innerhalb bestimmter Fristen zu reduzieren oder ganz einzustellen. Entscheidend ist aber nicht der einzelstaatliche Abbau dieser Emissionen, denn was nützt es, wenn, sagen wir mal, ein Staat wie Deutschland seine CO2-Emissionen reduziert, sondern, und damit komme ich auf den Wortlaut der Rahmenkonvention über Klimaveränderung zurück, es geht um, ich zitiere, die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine anthropogene Störung des Weltklimas verhindert wird. Also wichtig ist nicht das einzelstaatliche Vorgehen, das ist Voraussetzung, sondern für das koordinierte Vorgehen der Staatengemeinschaft. Die Notwendigkeit für ein globales Handeln war bei der Erarbeitung jeder einzelnen der bislang genannten Konventionen anfänglich umstritten. Die Entwicklungsländer waren beispielsweise nur bereit, an dem Rahmenübereinkommen über Klimaveränderungen mitzuwirken, wenn dieses feststellte, dass die Klimaveränderung auf den hohen Verbrauch von Energie aus Kohlenwasserstoffen durch die Industriestaaten zurückgeht, was auch geschehen ist. Sie verlangten auch, dass die Aussage in dem Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt, deren Schutz sei ein gemeinsames Anliegen aller Staaten, durch einen Verweis auf die staatliche Souveränität über die biologische Vielfalt oder besser die biologischen Ressourcen ausbalanciert wurde. Die Industriestaaten, um nicht den schwarzen Peter nur in eine Richtung zu schieben, haben sich vehement dagegen gewehrt, dass der Tiefseeboden und seine Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt wurden und haben dies nur nach langen Ringen und Konzessionen in anderen Bereichen akzeptiert. Insgesamt haben diese verschiedenen Widerstände dazu geführt, dass in keinem der Fälle die gemeinsame Verwaltung rein durchgeführt worden ist. Es hat Abstriche gegeben. Diese Abstriche mag man aus ökologischen Gesichtspunkten bedauern. Man muss sie aber akzeptieren als Pragmatiker, denn sie allein ermöglichten die Akzeptanz dieser Konvention, und die möglichst breite Akzeptanz dieser Konvention ist eine der Voraussetzungen für ihre Effektivität. Bislang habe ich nur von den Staaten gesprochen und deren Beitrag zur Identifikation von globalen Ressourcen. Dieses ist traditionell so üblich, aber entspricht in keiner Weise mehr der Praxis. Eine zunehmende Rolle kommt bei diesem Prozess nichtstaatlichen Organisationen zu. Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio de Janeiro im Jahre 1992 waren bei weitem mehr nichtstaatliche Organisationen vertreten als Staaten. Das Völkerrecht hat zumindest generell noch keine Mechanismen entwickelt, wie Initiativen aus diesen Organisationen in den Willensbildungsprozess der Staatengemeinschaft eingebracht werden können. Es gibt aber Ansätze, um dies zu tun. Typisches Beispiel ist das antarktische Vertragssystem, wo nichtstaatliche Organisationen Sitz- und Rederecht beanspruchen, allerdings kein Abstimmungsrecht. Wenn es gelänge, diesen Beitrag in die internationale Willensbildung zu kanalisieren und das institutionell zu verfestigen, würde hiermit eine plebiszitäre Komponente in den internationalen Willensbildungsprozess eingeführt werden und damit das Willensbildungskartell der Staaten durchbrochen werden. Festzustellen ist, die Qualifikation einer Ressource als global bestimmt sich nicht nach objektiven Kriterien. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine Wertentscheidung, und zwar eine Wertentscheidung, die nach dem bisherigen System von der Staatengemeinschaft getroffen worden ist. Nach traditioneller Vorstellung, und damit komme ich zum zweiten Problembereich, kann die Verwaltung globaler Ressourcen durch von Staaten geschlossene völkerrechtliche Verträge geregelt werden, wobei durch diese Verträge nur, so will es die Theorie, Vertragsmitglieder gebunden sind. Regelungen dieser Art finden sich in den bereits angesprochenen Abkommen sowie den Abkommen zur Antarktis und zur Arktis. Die in diesen Übereinkommen den Staaten auferlegten Pflichten sind äußerst unterschiedlicher Natur. In aller Regel werden Verhaltenspflichten begründet, wonach die Staaten ihre Nutzung bzw. auch die Nutzung privater unter ihrer Kontrolle in der Art zu modifizieren haben, in ihrem Umfang zu reduzieren haben oder ganz einzustellen haben. Diese Pflichten können sehr detaillierter Natur sein. So ist zum Beispiel das Verbringen von gefrorenen Hähnchen und Schlittenhunden in die Antarktis verboten, um nicht neue Mikroorganismen in die Antarktis einzuführen. So verpflichtet beispielsweise die Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht zu einem völligen Verzicht auf Fluorkohlenwasserstoffe und auf andere die Ozonschicht schädigende Stoffe und die Rahmenkonvention zur Klimaveränderung zu einer Emissionsreduktion von CO2. Für die Steuerung staatlichen Verhaltens wird, wie in den angesprochenen Vertragssystemen zu entnehmen ist, ein besonderer Vertragstypus eingesetzt. Ich möchte ihn einmal den Regelungsvertrag nennen. Das Völkervertragsrecht ist oder war bis zumindest vor kurzer Zeit noch dogmatisch stark darauf ausgerichtet, ein Austauschverhältnis wie in einem Wirtschaftsvertrag herbeizuführen, das heißt Verträge zu sichern, die aufeinanderbezogene Leistungen zwischen Staaten erfassen. Eine derartige Konstellation liegt dabei bei Verträgen über die Verwaltung globaler Ressourcen gerade nicht mehr vor. Gegenstand dieser Verträge ist nicht ein Austauschverhältnis, sondern sind vielmehr Regelungen für ein Gebiet, Antarktis oder eine Spezies oder ein Ökosystem. Sehen sich aus diesen Verträgen ergebenden Verpflichtungen eines Staates, steht keine dieser Verpflichtungen kompensierende Berechtigung gegenüber. Dies wirft durchaus Probleme bei der Durchsetzung dieser Verträge auf. Die Einhaltung dieser Verträge kann, anders als bei den klassischen völkerrechtlichen Verträgen, nicht mehr dadurch gesichert werden, dass ein Vertrag wegen des Interesses an der Gegenleistung eine Vertragsverpflichtung erfüllt. Übrigens steht hier das internationale Umweltrecht für genau die gleichen Probleme wie internationale menschenrechtliche Abkommen. Aber auch hier greift man zu kurz, wenn man nur völkerrechtliche Verträge anspricht. Auch insoweit hat eine gewisse Modifikation des Völkerrechts stattgefunden. Die internationale Umweltordnung besteht auch aus nicht verbindlichen Rechtssätzen, aus politischen Willenserklärungen, die teilweise rechtliche Regelungen vorbereiten, teilweise aber nur deren Grundlage sind. Diese politischen Willenserklärungen und völkerrechtliche Verträge bestehen nicht beziehungslos nebeneinander. So waren vor allem die Erklärungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder die Erklärung von Stockholm von 1972 und von Rio de Janeiro von 1992 prägend für das internationale Umweltrecht, obwohl es sich bei diesen Erklärungen selbst nicht um Recht handelt. Derartige Erklärungen sind also Formulierungen von Grundwerten der Staatengemeinschaft und die Aufgabe des später erfolgenden Völkervertragsrechts ist es, diese Grundwerte erstmal weiter zu verfestigen, aber, das ist dann der nächste Schritt, sie überhaupt für eine konkrete Anwendbarkeit aufzubereiten. Die vorherige politische Einigung auf derartige Grundwerte ist Voraussetzung für die Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Zum Beispiel steht im Umweltprotokoll des Antarktis-Vertrages die Verpflichtung der Staaten, eine Umwelthaftung für die Antarktis einzuführen. Dieses Prinzip ist vertraglich verpflichtend festgelegt. An einem Regime fehlt es. Immerhin ist damit ein erster und zwar ein sehr wesentlicher Schritt getan, auch wenn es jetzt noch schon seit über 5 Jahren die Vertragsverhandlungen über dieses Regime laufen. Ebenfalls nicht mehr uneingeschränkt gültig ist, dass auch an diesem Prozess nur Staaten mitwirken. Auch wie bei der Identifikation eines Gutes als global, arbeiten inzwischen auch nichtstaatliche Organisationen im hohen Umfang an der Formulierung von Vertragstexten mit. Die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt beispielsweise beruht gar nicht auf einem Vorschlag, der von Seiten von Staaten ausgearbeitet worden ist, sondern von IUCN, der Union for the Conservation of Nature, einer, wie wir sie nennen, nichtstaatlichen Organisation. Diese Verbreiterung der Basis für die Verhandlung von Verträgen über die Verwaltung globaler Ressourcen entspricht, wie ich sagte, andeutet nicht dem Verständnis des Völkerrechts. Vertragsrecht schließt aber eine wesentliche Lücke. Bitte bedenken Sie, dass gerade globalen Ressourcen der Sachwalter fehlt. Staaten sind in der Regel nur an ihren Gütern interessiert, nicht aber unbedingt an Gütern, deren Bedeutung oder Wert sie nur höchst mittelbar betrifft. Allerdings hat die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen auch ihre Grenzen. Diese wurden sicher gesprengt, als eine Umweltschutzorganisation, Sie verzeihen mir, dass ich sie nicht näher identifiziere, vorschlug, die Antarktis als Naturpark auszuweisen, die diese Umweltschutzorganisation auf Kosten natürlich der Vertragsstaaten dann verwalten würde. Eine ständig steigende Bedeutung kommt in dem Prozess der Normbildung auch internationalen Organisationen zu. Sie sind einerseits Foren für die Normenbildung, gestalten aber diese Normenbildung unmittelbar mit. Ich verweise nur auf die Aufgabe von UNEP, auch wenn es sich hierbei nicht um eine klassische Organisation handelt. Die Notwendigkeit, bei dem Abschluss von Verträgen über die gemeinsame Verwaltung globaler Ressourcen eine Universalität der Mitgliedschaft zu erreichen, ich sprach dies schon an, ist ein wesentliches Problem, das ist das Problem der Akzeptanz. Diese wiederum die Voraussetzung für eine effektive Verwirklichung der angestrebten Schutzes. Denn gerade bei dem Schutz globaler Ressourcen, anders wenn es sich um den Schutz nationaler Interessen handelt, ist der Anreiz für einzelne Staaten äußerst groß, sich den geforderten wirtschaftlichen Einschränkungen nicht zu unterwerfen, sondern vielmehr die Selbstbeschränkung anderer Staaten wirtschaftlich selbst zu nutzen. Die wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Verhaltens, zum Beispiel der Fang von schwarzem Heilbutt, auf den Kanada verzichtet hat, sind unmittelbar zu spüren, für den spanischen Fischer zumindest. Die negativen Konsequenzen spürt der spanische Fischer überhaupt nicht, denn wenn die Fischgründe ausgeschöpft sind, zieht er weiter. Im Augenblick findet ein derartiges System in der Antarktis statt. Hier ist es nicht der schwarze Heilbutt, sondern der patagonische Zahnfisch, nachdem er vor der patagonischen Küste weitgehend ausgerottet ist, bewegen sich die Fischfangflotten gegen den Uhrzeigersinn jetzt im Augenblick in den neuseeländischen Bereich und werden, wenn sie dann einmal den Zirkel um die Antarktis abgegrast haben, praktisch diese Spezies ausgerottet haben. Vor allem jüngste internationale Umweltabkommen, allen voran die Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt, und das Rahmenabkommen über Klimaveränderung enthalten hier ein ganz ausgefeiltes System von Anreizen für einen Beitritt. Diese sollen die aus dem Abkommen resultierenden wirtschaftlichen Einschränkungen auf anderen Gebieten ausgleichen, teilweise sogar überkompensieren. Vorbereitet wurde dieses System durch die UN-Seerechtsübereinkommen, das Regelungen über höchst unterschiedliche Gebiete der See enthält, die nur deswegen miteinander verknüpft worden sind, um hier genügend Masse für, sagen wir mal, Kompromisse, Sie mögen das faule Kompromisse zu nennen. Zum Beispiel, das Tiefseebodenregime ist letztlich nur deswegen entwickelt worden und akzeptiert worden, weil gleichzeitig gesichert worden, dass U-Boote bei Meerengen durchgetaucht fahren können. Das hat miteinander schlicht nichts zu tun, aber das ist das Verhandlungssystem gewesen. Die Rahmenkonvention über Klimaveränderung und die Konvention über die biologische Vielfalt gehen aber über dieses mehr taktische Spiel hinaus und fügen einen weiteren innovatorischen Schritt hinzu. Sie verlangen nämlich eine finanzielle und technologische Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Erfüllung dieser Abkommen. Dabei darf diese Konzession jetzt nun wirklich nicht als ein pragmatisches Zugeständnis von Seiten der Industriestaaten verstanden werden, das von dem Wunsch geleitet war, die Chancen für die Akzeptanz dieser Abkommen, an denen vor allem Industriestaaten interessiert sind, zu verbessern. Hierhinter steht ein ausdrücklicher Paradigmenwechsel. Das können Sie auch daran sehen, dass genau die Forderungen, die in diesen beiden Konventionen verwirklicht worden sind, Finanztransfer und Technologietransfer, im Seerechtsübereinkommen eben Stein des Anstoßes waren. Dieser Paradigmenwechsel ist in Rio de Janeiro vorbereitet und eingeleitet worden. Danach liegt die Verantwortung für die Erhaltung der Gemeinschaftsgüter, und dies ist ein entscheidender Grundsatz, bei allen Staaten gemeinsam, wobei jedoch diese unterschiedliche Pflichten haben oder prägnanter in Englisch Common but Differentiated Responsibilities. Die Verwirklichung des Prinzips einer gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeit der Mitglieder der Staatengemeinschaft bliebe von vornherein unerreichbar, wenn es einzelnen Staaten gelänge, sich den entsprechenden Verpflichtungen zu entziehen oder sogar aus deren Einschränkungen wirtschaftliche Profit zu ziehen. Deswegen müssen die entsprechenden Abkommen, wenn trotz der angesprochenen Anreize zum Beitritt die Universalität der Mitgliedschaft nicht gewährleistet ist, eine Universalität der Normenanwendung anstreben, und dies steht, wie ich schon eingangs sagte, an sich im Widerspruch zum Völkerrecht. Dennoch enthalten im Widerspruch zum klassischen Völkerrecht diese Abkommen Mechanismen, mit denen nicht beigetretene Staaten oder Staaten, die für bestimmte Punkte dissentieren, zumindest de facto im Gemeinschaftsinteresse vereinbarten Pflichten unterworfen werden. Die Mechanismen sind durchaus unterschiedlicher Art, kommen aber letztlich immer wieder zum gleichen Ergebnis, nämlich sie binden Staaten, die an sich nicht gebunden sein wollen. Das UN-Seerechtsübereinkommen erreicht die allgemeine Anwendung bestimmter Abkommen, vor allem des Abkommens über MARPOL, also Beseitigung und Verbot der Ölverschmutzung der See, dadurch, dass die Standards dieser Abkommen für generell anwendbar, generally applicable, erklärt werden und dann auch in den Häfen jeweils durchgesetzt werden. Ich bin sicher, dass dies in Bremen auch geschieht. Letztlich wird dadurch ermöglicht, auch auf einem Schiff, sagen wir mal auf einem liberianischen Schiff, das MARPOL beispielsweise nicht beigetreten ist, die Standards von MARPOL im Bremerhaven durchzuführen. Ähnliches gilt für andere Abkommen auch. Ein Schritt weiter, und das ist noch ein relativ simpler Schritt gewesen, geht das Regime zum Schutz der Ozonschicht. Danach ist nicht nur die Herstellung von Wendungen von FCKW, also Fluorkohlenwasserstoff, und entsprechenden Produkten, die die Ozonschicht schädigen, in den Vertragsstaaten verboten, sondern ebenfalls die Verlagerung der Produktion außer in Vertragsstaaten in Nicht-Vertragsstaaten und vor allem auch die Einfuhr von FCKW-haltigen Produkten beziehungsweise von Produkten, die in einem Nicht-Vertragsstaat mit Hilfe von FCKW hergestellt wurden. Dieses geht nun wirklich sehr weit. Auch wenn damit formal der Grundsatz, dass völkerrechtliche Verträge Nicht-Vertragsstaaten weder binden noch sie begünstigen, nicht aufgegeben wird, so wird doch im Interesse des Schutzes der Ozonschicht, ein Gemeinschaftsgut, dieser Grundsatz de facto außer Kraft gesetzt. Es hat dazu geführt, dass Brasilien und China, die beide an sich vorhatten, eine so die FCKW-Produktion, die in anderen Staaten eingefroren wurde, zu substituieren, diese Pläne aufgegeben haben. Noch einen entscheidenden Schritt weiter geht das Abkommen zum Schutze grenzüberschreitender und weit schwimmender Fischarten. Vielleicht sollte ich, auch wenn ich hier damit vielleicht euch Eulen nach Athen tragen, kurz erklären, was das für Fische sind. Es sind einmal weitschwimmende Fische, sind Thunfische und Walfische, die zwar keine Fische sind, aber trotzdem drunter fallen. Und grenzüberschreitende Fische sind diejenigen Fischarten, die entweder sich auf dem Zwischenbereich Meer ausschließlich Wirtschaftszone bewegen, also die Grenzen nicht achten, oder sich in den Grenzen von zwei Staaten aufhalten. Dieses ist biologisch bisher noch nicht erreicht, dass man Fische in irgendwelchen Regionen festhalten könnte. Danach wird es Staaten, die nicht einer regionalen Fischorganisation angehören, die Fischbestände in dieser Region auf hoher See verwaltet, untersagt, diese Bestände zu befischen, wenn sie sich nicht den entsprechenden regionalen Schutzmaßnahmen unterwerfen. Übertragen auf meinen kanadisch-spanischen Fall heißt das im Klartext. Dort gibt es eine regionale Fischereiorganisation, die NAFO, und entweder hat sich die EG der NAFO unterworfen, was sie hat, dann muss sie dieses auch durchsetzen und auch kanadischen Kriegsschiffen erlauben, es durchzusetzen, oder sie darf dort nicht fischen. Soweit so gut. Für spanische Fischer ist damit dieser Fall geregelt. Für polnische Fischer, die der NAFO nicht angehören, heißt das, sie können dort nicht fischen und sie können auch mit Waffengewalt am Fischen gehindert werden. Und dieses Ganze findet auf der Hohen See statt. Und damit bricht dieses Prinzip radikal mit zwei seerechtlichen bzw. völkerrechtlichen Prinzipien. Erstens dem Prinzip der Freiheit der Hohen See, auf dem Fischfang früher frei war. Dieses ist nicht mehr so. Und dem Prinzip des Völkervertragsrechts, dass Verträge nicht zugelassen, nicht gebundener Staaten gehen können. Auch dieses ist hier deutlich außer Kraft gesetzt. Die übrigen der bislang angesprochenen Abkommen gehen nicht so weit. Das ist dies die letzte Konvention und sie geht auch eben besonders weit. Sie haben aber dennoch immerhin Mechanismen entwickelt, um der Vertragsstaatenkonferenz die Möglichkeit zu geben, wenigstens gegenüber den Vertragsstaaten Gesetzgebungsbefugnisse wahrzunehmen. Damit ist die Weiterentwicklung dieser Konventionen ermöglicht. Welche Stoffe beispielsweise zum Schutz der Ozonschicht verboten sind und wie schnell ihre Produktion abzubauen ist, ist in sogenannten Anlagen zum Abkommen geregelt. Und die Anlagen können mit Zweidrittelmehrheit und mit Wirkung für alle Vertragsstaaten geändert werden. Das Verfahren ist relativ kompliziert, aber es entspricht diesem Muster. In diesem Verfahren ist, und insofern hat sich das Verfahren auch in der Praxis außerordentlich gut bewährt, die Zahl der verbotenen Stoffe erweitert und der Zeitpunkt für ein völliges Verbot aller die Ozonschicht abbauenden Stoffe vorverlegt worden. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Notwendigkeit zu einer gemeinsamen Verwaltung globaler Ressourcen zur Entwicklung von neuen Normsetzungsmechanismen im Völkerrecht geführt hat. Diese erlauben es, völkerrechtliche Standards zu setzen und gegenüber Staaten zur Anwendung zu bringen, die diesen Standards nicht zugestimmt haben. Die hierin liegende Lösung des Völkervertragsrechts von einer allein auf dem Konsens der Staaten beruhenden Basis ist, und hiermit komme ich auf meinen Paradigmenwechsel zurück, Ausdruck für die Gemeinschaftsverantwortung der Staaten in Bezug auf die Erhalte der globalen Ressourcen. Diese Gemeinschaftsverantwortung resultiert in der Pflicht jedes einzelnen Staates, diejenigen Standards zu achten, die die Mehrheit der Staatengemeinschaft zum Schutz der globalen Ressourcen im Interesse aller verabschiedet hat. Lassen Sie mich zu meinem dritten und letzten Problembereich, der Durchsetzung, kommen. Auch hier sind weitere Entwicklungen festzustellen. Grundsätzlich lassen sich bei der Durchsetzung von völkerrechtlichen Verträgen sogenannte konfrontative und nicht konfrontative Formen der Durchsetzung von Umweltstandards unterscheiden. Das ist eine Entwicklung, die ganz parallel dem deutschen Umweltrecht verläuft. Bei konfrontativen Formen der Durchsetzung übernehmen einzelne Staaten praktisch die Funktion eines Vollzugsgehilfen. Sie stellen das staatliche Arsenal, das grundsätzlich zur völkerrechtlichen Durchsetzung eigener Interessen dient, in den Dienst der Staatengemeinschaft zum Schutz der globalen Ressourcen. Allerdings geht der Trend deutlich in die Richtung der nicht konfrontativen Durchsetzung internationaler Umweltstandards. Ich sagte schon, dass das Völkerrecht über keine zentralen Formen der Durchsetzung verfügt, abgesehen einmal vom Sicherheitsrat. Allerdings kann dem Verstoß eines Staates gegen ein völkerrechtliches Verbot ein Staat, der dadurch in seinen Rechten betroffen ist, durch Retorsion, das ist ein unfreundlicher Akt, oder durch eine Repressalie begegnen. Retorsionen sind im internationalen Geschäft relativ häufig. Sie können von ihnen regelmäßig in der Zeitung lesen. Sie reichen von den Einbestellungen eines Botschafters, der Rückberufung eines Botschafters bis hin, und dann wird es drastischer, zur Nichtverlängerung eines Handelsvertrages oder einer Meistbegünstigungsklausel. So sieht beispielsweise das US-amerikanische Recht eine Nichtverlängerung von Fischereilizenzen im Pazifik als Reaktion auf die Überschreitung von Fangverboten der Internationalen Walfangkommission vor. Lassen Sie mich, dass Sie das wirklich vollständig verstehen. Der Walfang hat mit diesen Fanglizenzen gar nichts zu tun. sondern es geht hier um den Fang von Heilbutt und anderen Fischarten, der eingesetzt wird, im Wesentlichen gegen Japan, damit diese sich an die Fangvorschriften der Walfangkommission halten. Hier setzen die USA ihren Mechanismus ein, ihre Möglichkeit, um eine Beachtung des Walschutzes herbeizuführen. Das ist auch schon in einzelnen Fällen praktisch geworden. Solche Maßnahmen sind durchaus in der Theorie geeignet, globale Ressourcen zu schützen. Zugegebenermaßen sind sie aber nicht darauf zugeschnitten. Denn nicht immer sieht es ein Staat für opportun an, sich zum Sachwalter von Gemeinschaftsinteressen zu machen. Lassen Sie mich kurz umschwenken. Jetzt im Augenblick erleben Sie eine gewisse, ja, sagen wir, Politikänderung gegenüber China, wo nicht der Menschenrechtsschutz im Vordergrund steht, sondern die Handelsinteressen. Auch hier ist diese Sachwalterfunktion an sich gegeben. Ein schärferes Zwangsmittel stellen die Repressalien dar. Sie sind ihrerseits völkerrechtswidrig und finden ihre Rechtfertigung lediglich im Rechtsverstoß, den der Adressat der Repressalie selbst begangen hat. Ihre praktische Bedeutung ist allerdings außerordentlich beschränkt. So stellte beispielsweise der Versuch der USA, über einen Boykott von Thunfisch und Thunfischprodukten die Fangmethoden von Ecuador und Mexiko zu ändern, um damit gleichzeitig Delfine zu schützen, einen Verstoß gegen das Welthandelsrecht dar. Die USA haben deswegen von diesem Versuch Abstand genommen. Die Reste dieses Versuchs können Sie, wenn Sie eine Thunfischdose in die Hand nehmen, noch immer sehen. Das kleine blaue Schildchen zeigt, dass diese Thunfische delfinfreundlich gefangen sind. Aber es ist nicht mehr viel, was übrig geblieben ist. Des Weiteren eröffnen eine Reihe von internationalen Übereinkommen die Möglichkeit eines gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfahrens, bei dem überprüft wird, ob ein Staat die Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen eingehalten hat. Beispiele sind hierfür das bereits genannte Übereinkommen zum Schutz des Nordostatlantiks, das Umweltprotokoll zum Schutz der Antarktis und andere mehr, vor allem das internationale Seerechtsübereinkommen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag und ihm folgend der Internationale Seegerichtshof in Hamburg haben beide eine Kammer für Umweltfragen eingerichtet, der Internationale Seegerichtshof außerdem noch eine Kammer für Fischereifragen. Bislang sind aber die speziell eingerichteten Verfahren noch nicht oder nur marginal genutzt worden, auch wenn der Internationale Gerichtshof bereits in Umweltstreitigkeiten tätig war. Ein Durchsetzungselement enthält auch die in einer Reihe von internationalen Abkommen vorgesehene Möglichkeit, Schadensersatz für Umweltschäden zu verlangen. Ein Beispiel hierfür bietet das Umweltprotokoll zum Antarktisvertrag. Bitte, dabei handelt es sich nicht um Schäden an Sach- und Personalgütern, die über die Umwelt vermittelt worden sind, wie das deutsche Umwelthaftungsgesetz, sondern hiermit meine ich wirklich Schadensersatz für, sagen wir mal, Tötung von Pinguinen oder Vernichtung einer Pinguinkolonie oder eine Verschmutzung von Eisbergen. Für die Festsetzung von Schadensersatz zum Ausgleich für Umweltschäden gibt es in der völkerrechtlichen Praxis einige, allerdings eine begrenzte Anzahl von Beispielen. Einschlägig ist die Verurteilung eines Schiffseigners, der durch eine Havarie die Meeresflora und Fauna zerstört hatte. Der Schadensersatz bemaß sich nach der Entscheidung eines erstinstanzlichen Gerichtsurteils in den USA nach dem Wert von Seepferdchen, Seesternen und so weiter in den Zoohandlungen, die dann hochmultipliziert wurde. Dieses ist sicher nicht das adäquate Maß. Allerdings, wenn Sie dem letzten Science, den Bericht über die Dienstleistungen des Ökosystems Erde gelesen haben, so ist das Vorgehen scheint mir auch nicht anders. Deswegen sollten wir über das amerikanische Gericht nicht lächeln. Inzwischen akzeptierte Form der Schadensberechnung ist pauschaliert. Sie richtet sich vor allem nach dem Wert der eingesetzten Schadenbeseitigungsmaßnahmen, wie beispielsweise im Falle von Exxon Valdez oder der Amoco Cadiz. Das Problem aller dieser konfrontativen Durchsetzungsmechanismen liegt darin, dass sie zu einem umfassenden Schutz globaler Ressourcen letztlich, ich sage es ganz offen, gar nicht geeignet sind. Aus diesem Grund sind für die Regime zur Verwaltung globaler Ressourcen eigene und eigenständige Durchsetzungsmaßnahmen entwickelt worden. Das erste Verfahren dieser Art wurde auf der Grundlage des Protokolls von Montreal über Substanzen, die die Ozonschicht schädigen, geschaffen und 1992 verabschiedet. Danach wird die mangelhafte Durchsetzung der Verpflichtung zum Abbau von Stoffen, die die Ozonschicht schädigen, in einem besonderen Ausschuss und vor der Versammlung der Vertragsstaaten mit dem Ziel verhandelt, den betreffenden Staat bei der Verwirklichung der vertraglich vereinbarten Pflichten zu unterstützen. Ein entsprechendes Verfahren gilt für die Konvention zum Schutze des Nordostatlantiks. Ein ähnliches Verfahren wird für die Konvention gegen weiträumige und grenzüberschreitende Luftverschmutzung verhandelt. Dieser Gesichtspunkt der Unterstützung hat eine besondere Stellung in einzelnen Abkommen erfahren und stammt auch wieder aus dem von mir bereits angesprochenen Grundsatz der Common but Differentiated Responsibility, wie er in Rio de Janeiro verhandelt worden ist. Dieser Grundsatz reflektiert an sich völlig korrekt die Interdependenz der ökologischen Probleme und die hieraus resultierende Notwendigkeit ihrer Bewältigung im Wege zwischenstaatlicher Kooperation. Die sich aus dieser Kooperationspflicht konkret ergebenden Verpflichtungen werden von zwei Gesichtspunkten geprägt: den unterschiedlichen technischen und wirtschaftlichen Kapazitäten der Staaten und den unterschiedlichen Beitrag, den einzelne Staaten zur Schädigung oder Gefährdung der globalen Ressourcen in der Vergangenheit geleistet haben. Das heißt, während sich der Beitrag der Entwicklungsländer darin erschöpft, den in einzelnen Übereinkommen vorgesehenen Standards zu erfüllen, geht der Beitrag der Industriestaaten deutlich darüber hinaus. Hierbei handelt es sich um die bereits angesprochenen Transferleistungen im Bereich Finanzen und Technologie. Wenn die Pflichten der Staaten an ihrer Leistungsfähigkeit und dem erreichten wirtschaftlichen Entwicklungsstand ausgerichtet werden, so berührt dies das Prinzip der Staatengleichheit. Dabei tritt an die Stelle des an sich das Völkerrecht beherrschenden formellen Gleichheitsverständnisses ein materielles. Entscheidend ist nicht der Umfang der Leistung, sondern die sich aus der Leistung ergebende Belastung für den einzelnen Staat. Allein dieser Ansatz, der uns sehr wohl bekannt ist, wenn Sie Ihre Einkommensteuererklärung betrachten, so entspricht dies auch diesem Grundsatz, entspricht dem Grundsatz der gemeinsamen Verantwortung aller Staaten für die Bewahrung globaler Ressourcen. Man kann aber diesen Gesichtspunkt auch noch unter einem weiteren Argumentationskette bewerten, nämlich unter dem deutschen Umweltrecht sehr wohl bekannten Verursacherprinzip. Es wird nämlich bei diesem System berücksichtigt, dass beispielsweise die bisherige Zerstörung der Ozonschicht und vor allem die Schädigung im Bereich des Klimas primär auf die Industriestaaten zurückzuführen sind. Dieser Gesichtspunkt wird ja in der Klimakonvention auch ausdrücklich angesprochen. Allerdings ist gerade bei der Klimakonvention noch ein weiterer Aspekt mit zu bedenken. Die zukünftigen Belastungen für das Weltklima werden verstärkt von den Entwicklungsländern ausgehen, in denen derzeit ca. 80% der Weltbevölkerung leben. Deren Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum lässt ein stärkeres Wachstum auch für den Energieverbrauch und damit den CO2-Emissionen erwarten als bei den westlichen Industrienationen. Der finanzielle Beitrag der Industriestaaten sowie der Transfer von Technologie soll die Entwicklungsländer in die Lage versetzen, diese Entwicklung, also das Nachholen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, klimaschonend zu vollziehen, also nicht unsere Sünden zu wiederholen. Insofern stellt die besondere Leistung der Industriestaaten, die neben ihrer allgemeinen Pflicht zum Schutz des Klimas tritt, einen Beitrag zur schonenden Ressourcennutzung, ich verstehe das Klima als eine Ressource, dar, mit dem gleichzeitig die bisherige übermäßige Belastung dieser Ressource durch die Industriestaaten nachträglich kompensiert werden soll. Den Prototyp für die Verwirklichung des Prinzips der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeit der Staaten für den Erhalt globaler Ressourcen bildet das Rahmenabkommen über Klimaveränderung. Es verpflichtet die Industriestaaten, neue und, wie ich schon sagte, zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die zusätzlichen Kosten auszugleichen, welche Entwicklungsländer durch die Erfüllung des Abkommens entstehen. Erfasst werden von diesen harmlosen Worten alle Kosten, die sich aus der materiellen Verwirklichung der Konvention ergeben, einschließlich der Kosten für den Erwerb der Umwelttechnologie. Sie sehen, also hiermit sollen Entwicklungsländer in den Stand versetzt werden, auch moderne Umwelttechnologie zu erwerben, was übrigens für unsere Wirtschaft vielleicht wiederum ganz günstig ist. Vergleichbare Hilfe erhalten übrigens die Staaten, die sich im Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft befinden. Schließlich ist nach der Konvention den Entwicklungsländern Unterstützung für die Anpassung an nachteilige Auswirkungen der Klimaveränderung zu gewähren. Der Gesichtspunkt, dass die Bereitstellung dieser neuen Finanzmittel Teil der Leistung ist, die die Industriestaaten als ihren Beitrag zum Klimaschutz zu erbringen haben, kommt in der Konvention ganz ausdrücklich zum Ausdruck. Sie betont, dass die Bereitstellung der Finanzmittel Voraussetzung für die Erfüllung der Konvention durch die Entwicklungsländer ist. Es wird also hier, obwohl ich davon gesprochen habe, dass sich hier nicht mehr um einen Austauschvertrag handelt, Es wird hier ein künstliches Austauschverhältnis hergestellt. Das heißt, sollte es an diesen von den Industriestaaten zur Verfügung zu stellenden Mitteln fehlen, so können die Entwicklungsländer das Klimaschutzsystem kollektiv in Frage stellen. Hierin liegt ein, glaube ich, sehr wesentliches Druckmittel gegenüber den Industriestaaten, die ihrerseits ihre Leistungen an die Erfüllung des Übereinkommens durch die Entwicklungsländer knüpfen können. Das Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt geht von dem gleichen Ansatz aus, fügt aber eine interessante Komponente hinzu, indem es zusätzlich noch die wirtschaftliche Nutzung der zu schützenden Ressource mit einbezieht. Und zwar als Schutzkonzept, auch wenn sich dies im ersten Augenblick etwas merkwürdig anhört. Der Konzeption dieses Übereinkommens liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich die tropischen Regenwälder als Zentren der Artenvielfalt, zumeist in Entwicklungsländern, den sogenannten Ursprungsstaaten, die Produktion von Technologie sowohl zur Erhaltung als auch zur Nutzung genetischer Ressourcen in der Regel in Industriestaaten befindet. Das sind die beiden Märkte. Dies ist ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Umsetzung des Prinzips der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Nach dem Übereinkommen werden die genetischen Ressourcen ausdrücklich der Souveränität der Ursprungsländer unterstellt. Gemäß dem Übereinkommen sollen aber die Ursprungsländer, also zumeist Entwicklungsländer, anderen Vertragsstaaten den Zugang zu den genetischen Ressourcen ermöglichen. Erste Konzession von Seiten der Entwicklungsländer. Zudem sind sie verpflichtet, diese Ressourcen zu schützen. Die Ursprungsstaaten haben aber auch Rechte. Dies reflektiert, dass es sich eben um ihre Ressourcen handelt, auch wenn ihr Erhalt im Staatengemeinschaftsinteresse liegt. Gleichzeitig wird damit betont, dass die biologische Vielfalt einen zu schützenden Wert darstellt. Die Rechte der Ursprungsstaaten nach der Konvention werden teilweise über die nationalen Regelungen zum Zugang zu den genetischen Ressourcen verwirklicht. Ein Ursprungsstaat kann eine angemessene Gegenleistung dafür verlangen, dass er den Industriestaaten oder Unternehmen den Zugang zu den biologischen Ressourcen gewährt. Als mögliche Gegenleistung sieht das Übereinkommen die Beteiligung an Vorteilen aus der Nutzung der Industrie oder von Forschungseinrichtungen vor. Es gibt erste Verträge, die beispielsweise die University of California mit Brasilien und mit einem Indianerstamm parallel über die Nutzung bestimmter Bereiche des im Urwald des Amazonas geschlossen hat. Danach enthält Brasilien und dieser Indianerstamm einen bestimmten Prozentsatz an den Einkommen, die sich aus der weiteren Entwicklung dieser genetischen Ressourcen ergeben. Damit ist zweierlei erreicht. Der Erhalt des tropischen Regenwalds ist mehr wert als der Boden und vielleicht erbringt er mehr Ertrag als den Anbau von, sagen wir, Zuckerrohr, Mais oder Kokain. Und die Indianer sind in diesem Bereich deutlich daran interessiert, diese tropischen Wälder zu erhalten, weil sie plötzlich eine eigene, unabhängige Ressourcenquelle erhalten haben. Gleichzeitig ist die Universität von Kalifornien daran interessiert, denn sie hat die Mitarbeit der Indianer bei der Betreten dieser Gebiete und kann vor allem auf die fundamentalen Kenntnisse der Indianer in diesem Gebiet zurückgreifen. Bisher, das Abkommen ist jetzt 3 Jahre alt, scheint die Zusammenarbeit in diesem Dreiecksverhältnis fruchtbar zu verlaufen. Abgesehen von diesem System werden durch die Industriestaaten den Ursprungsweiten weitere Finanzmittel und Technologie zur Verfügung gestellt, um auch den Ursprungsstaaten eine eigenständige Nutzung dieser Ressourcen zu ermöglichen. Wie gesagt, der Finanzierungsmechanismus muss von den Industriestaaten aufgebracht werden. Auch hier gibt es wieder den bereits angesprochenen Zusammenhang zwischen Finanzierungsmechanismus einerseits und Schutz andererseits, der dazu führt, dass jede der Seite sich vom Vertragstext lösen kann, wenn die andere Seite ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. Das Übereinkommen über Klimaveränderungen erlaubt schließlich noch, dass Industriestaaten Maßnahmen zur Begrenzung anthropogener Emissionen von Treibhausgasen bzw. zum Schutz von Treibhausgasen gemeinsam mit anderen Vertragsparteien durchführen. Gemeint sind damit Industriestaaten zusammen mit Entwicklungsländern. Hierbei handelt es sich um ein neues, bislang nicht erprobtes Steuerungselement, das allerdings unter wirtschaftswissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr interessant ist. Es ist nämlich dann möglich, dass die Bundesrepublik Deutschland, nehmen wir ein Beispiel, statt hier in den Klimaschutz zu investieren, stattdessen im Klimaschutz, sagen wir mal, in Indien investiert, Mit der Summe, die hier eingesetzt wird, kann eine CO2-Reduktion in Indien viel stärker herbeigeführt werden, da die Margen dort noch anders sind. Also der gleiche Finanzbeitrag trägt besser zum Klimaschutz bei in Indien eingesetzt als in Deutschland eingesetzt. Ich muss allerdings sagen, dass dieses bisher nur ein Blueprint ist, denn bisher hat die Vertragsstaatenkonferenz es nicht gewagt, diesen Mechanismus, der im Text angelegt ist, in die Realität wirklich umzusetzen. Lassen Sie mich zusammenfassen. In der Staatengemeinschaft beginnt sich das Bewusstsein durchzusetzen, dass es globale Ressourcen gibt, deren Verwaltung die Mitwirkung der gesamten Staatengemeinschaft verlangt. Anerkannt ist dies für bestimmte Bereiche, nämlich die Hohe See, den Tiefseebereich, die Ozonschicht, die Arktis, die Antarktis, das Weltklima, die biologische Vielfalt. Diese Liste ist nicht abschließend und auch nicht statisch. Welche anderen Ressourcen sich hierfür qualifizieren, hängt von einer entsprechenden Wertentscheidung der pluralistisch verfassten Staatengemeinschaft ab. Eine derartige Entscheidung verlangt keine Einstimmigkeit, erforderlich ist aber, dass sie aus allen Gruppen der Staatengemeinschaft, ich meine hier Entwicklungsländer, Industriestaaten und allen Regionen, also Truppen, nördliche Hemisphäre, getragen wird. Es ist ausgeschlossen, dass einzelne Staaten oder Staatengruppen anderen ihre Wertvorstellungen aufoktroyieren. Eine gemeinsame Verwaltung derartiger globaler Ressourcen verlangt, dass sich alle Staaten der gemeinsamen Verantwortung für den Erhalt dieser Ressourcen bewusst sind und entsprechende Pflichten übernehmen. Das Völkerrecht hat Mechanismen entwickelt, die dies der Staatengemeinschaft erlauben, Regelungen für eine gemeinsame Verwaltung globaler Ressourcen zu schaffen und diese auch allgemein durchzusetzen. Entscheidend ist allerdings eine entsprechende Bewusstseinsbildung innerhalb der Staatengemeinschaft und die Anerkennung, dass sich das Ausmaß der von den einzelnen Staaten zu übernehmenden Pflichten nach der jeweiligen technischen und finanziellen Leistungsfähigkeit bestimmt. Die Industriestaaten, die bislang den überwiegenden Anteil an einer Nutzung der globalen Ressourcen für sich beansprucht haben, sind unter Anwendung dieses Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung verpflichtet, ihre Nutzung selbst einzuschränken. Sie sind aber außerdem verpflichtet, den Entwicklungsländern durch zusätzliche finanzielle und technische Unterstützung eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Diese Solidarität, und ich benutze diesen Begriff bewusst, prägt die Regelung zum Schutze des Weltklimas, der Ozonschichten, der biologischen Vielfalt. Sie muss in anderen Bereichen noch in die Praxis umgesetzt werden. Bei dem Kampf gegen die Wüstenbildung haben die Industriestaaten allerdings diese Solidarität versagt. Es wird trotz der hier aufgezählten Ansätze im Völkerrecht also noch große Anstrengungen erfordern, um zu erreichen, dass die Staatengemeinschaft sich wirklich zu einer auf gemeinsamen Wertentscheidungen beruhenden Verwaltung der globalen Ressourcen zusammenfindet. Vielen Dank. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 brachten wir einen Vortrag von Professor Rüdiger Wolfrum, Direktor am Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Globale Ressourcen gemeinsam verwalten, neue Entwicklungen im Umweltvölkerrecht.